Das alles reicht der Bahn AG als Kampfmittel gegen die Lokführer aber nicht. Sie ruft nach dem Staat. Medon verlangt, dass die Justiz, also die Staatsgewalt, der GDL ihren Kampf gleich verbieten soll. Das ist eine Fortsetzung des Arguments, was ich vorhin gesagt habe. Die treten gar nicht als Interesse in einem Interessensgegensatz auf, sondern als eine Institution, die Realität, also die gültigen Verhältnisse in diesem Land praktisch verkörpert. Und weil sie das sind, so die Bahn, haben sie auch ein Recht darauf, dass die Staatsgewalt sich mit ihrer ganzen Wucht hinter ihren Standpunkt stellt und die GDL gar nicht erst dazu kommen lässt, ihr Interesse überhaupt zu erkämpfen. Das letzte Urteil aus Chemnitz übrigens hat den Bahnvorstand in diesem Standpunkt überhaupt nicht beirrt. Das Chemnitzer Arbeitsgericht hat zwar die vorhergehenden Urteile kassiert, darauf komme ich im Folgenden noch zu sprechen, aber die Bahn steht nach wie vor auf dem Standpunkt, das ist eigentlich ein unzulässiges Urteil und wenn das Urteil auf Basis des jetzigen Rechts so geht, dann muss man eben das Recht ändern, damit die Gerichte in Zukunft andere Urteile fällen. Man merkt so richtig, wie instrumentell dieser Mensch denkt, wie selbstverständlich der davon ausgeht, dass die Rechtsordnung ein Mittel fürs Kapitalinteresse ist und das gefälligst der Staat dann auf sich hinzustellen hat und zu sagen, ja, stimmt schon, lieber Bahnvorstand, wenn das gegen dich und gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland geht, dann muss man doch aufmüpfige Interessen mal gleich im Keim unterbinden. Das tut die Staatsgewalt aber nicht. Und warum sie das nicht tut, jedenfalls nicht so, wie der Medon das haben will, das will ich in meinem letzten Punkt erläutern, nämlich in der Frage, was hat es denn eigentlich mit dieser wunderschönen Koalitionsfreiheit auf sich, um die es jetzt die ganze Zeit gegangen ist, die, so jedenfalls der Standpunkt der GDL, ihr ein Stück weit vorher beschränkt worden ist und die ihr jetzt in dem neuesten Urteil eröffnet wird. Der Bahnvorstand hat ja schon relativ früh angefangen, mit einstweiligen Verfügungen gegen die GDL vorzugehen. Die erste hat er schon gestellt, bevor sie überhaupt den Tarifkampf beschlossen haben. Und die Gerichte befassen sich seitdem mit diesen Bahnanträgen. Und dass sie sich überhaupt damit befassen, ist schon die erste Klarstellung. Das ist nämlich die Klarstellung, dass Streiks nicht einfach ein Kampfmittel der einen Seite im Verhältnis Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind, sondern dass sie eine Sache staatlicher Genehmigung sind. Die Gewerkschaften, nicht nur die GDL, auch der neue IG Metall-Chef hat sich entsprechend geäußert, feiern den Umstand, dass Gewerkschaften hierzulande streiken dürfen. Das sagen sie, sei eine ganz wichtige Errungenschaft der Arbeiterbewegung und die dürfe man nicht unter die Räder kommen lassen. Da ist schon was dran, dass das eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung ist. Ob es eine Errungenschaft ist, auf die sie besonders stolz sein sollte, ist eine etwas andere Frage. Was erlaubt der Staat eigentlich? Das ist die erste Frage, der ich nachgehen will. Was erlaubt der Staat eigentlich, wenn er Streiken erlaubt? Er erlaubt, wenn man es mal jetzt juristisch betrachtet, etwas ganz Merkwürdiges. Er erlaubt nämlich den Vertragsbruch seitens der Arbeiter. Er erlaubt, dass sie zeitweilig, nach genau festgelegten Regeln, den Arbeitsvertrag, den sie mit dem Unternehmen haben, nicht erfüllen müssen, dass sie diesen Vertrag brechen, ohne dass sie deswegen vom Unternehmen, wenn sie sich an die Vorgehensweisen gehalten haben, die das Tarifvertragsrechtsgesetz vorschreibt, ohne dass sie deswegen vom Kapital belangt und bestraft werden dürfen. Das ist eine harte Auskunft, die das Recht dort über das Verhältnis von Kapital und Arbeit erteilt. Der Sache nach sagt diese Erlaubnis nämlich Folgendes. Als Einzelner auf sich gestellt ist der Arbeiter eigentlich gar kein wirklicher freier Vertragspartner des Kapitals. Der ist beliebig, unbegrenzt erpressbar, absolut bedürftig angewiesen auf die einzige Erwerbsquelle, die ihm in dieser Gesellschaft zusteht. Dafür sorgt übrigens der Staat schon mal vorweg mit der Eigentumsordnung, indem er genau das zur Erwerbsquelle des großen Teils der Menschheit macht, ihre Arbeit als Geschäftsmittel der anderen Seite. Und er ist wehrlos gegen das Kapital, muss sich im Prinzip jeden Lohn und jede Arbeitsbedingung diktieren lassen, weil er unbedingt abhängig ist, von dieser Art an Geld ranzukommen. Erst als Kollektiv, das ist die interessante Auskunft der Vereinigungsfreiheit und des Koalitionsrechts, erst als Kollektiv werden Arbeiter überhaupt zu sowas wie einem halbwegs gleichberechtigten Ansprechpartner des Kapitals, werden sie überhaupt zu einem Vertragspartner, mit dem das Kapital sich tatsächlich ins Benehmen setzen muss, ein Stück weit, um überhaupt sicherzustellen, dass der Arbeiter ein Geld verdient, was für seine Reproduktion taugt. Der Heribert Brandl hat in einem Kommentar zu dem Chemnitzer Arbeitsgerichtsurteil diesen Sachverhalt folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Hat es auch gleich so hingedreht, dass er gleich sagt, und wozu ist das eigentlich alles gut? Zitiere: Gerade die Existenz des Streikrechts und seine klare richterliche Ausgestaltung hat den inneren Frieden in Deutschland gesichert. Ohne das Recht auf Streik, das ist ein ganz komplizierter Gedanke, ohne das Recht auf Streik würde es einen guten Teil der Regelungen nicht geben, die im Vorfeld eines Arbeitskampfs den Streik überflüssig machen können. Ohne dieses Recht wären die Arbeitnehmer Bittsteller und der Satz "Gemeinsam sind wir stark" wäre ein bloßer Werbespruch. Erst das Streikrecht macht die Arbeitnehmer zum respektierten, gleichgewichtigen Verhandlungspartner der Arbeitgeber. Es bringt die Arbeitnehmer auf Augenhöhe. Das ist, wenn man es streng nimmt, ein vernichtendes Urteil über unsere Wirtschaftsordnung. Das sagt nämlich, es gibt eine Einkommensquelle, von der es ausgemacht, dass man von der eigentlich gar nicht leben kann. Das hat die gar nicht an sich, dass man von ihr leben kann. Dafür müssen immer erst extra die Organisationen der Arbeiter sorgen, dass das halbwegs klappt. Und siehe da, das dürfen sie sogar. Ganz toll, und der Brandl hält das für ein Lob der hiesigen Verhältnisse und nicht für eine Kritik. Und zwar deswegen mit dem interessanten Argument, ja, wenn die Arbeiterorganisationen zum Streik berechtigt sind, wenn ihnen gesagt wird, ihr seid anerkannte Vertragspartner, dann gibt es ja erst die Grundlage, auf der sie sich dann auch mit dem Kapital zusammensetzen können und überlegen, ob nicht vielleicht Streiks dann auch überflüssig sind. Also die Staatsgewalt hat sich irgendwann mal in ihrer Geschichte mit dem Ärgernis des Klassenkampfs, den es gibt, arrangiert. Auch nicht so ganz freiwillig übrigens. Das ist die Wahrheit an dem Spruch von der Gewerkschaft, das sei ein erkämpftes Recht. Die Staatsgewalt stellt sich, moderne Staaten stellen sich heutzutage auf den Standpunkt, Streikrecht soll es geben in Gottes Namen. Und der Zweck der Erlaubnis, den hat der Brandl ja auch nochmal so schön hingeschrieben, ist, ja, dass das gedeihliche Ausbeutungsverhältnis der Arbeit durchs Kapital weitergeht. Verträge sollen zustande kommen, aus dem Streiken dürfen, aus dem sich organisieren und sich zur Wehr setzen, soll die Fortsetzung dessen rauskommen, wogegen man sich im Streik zur Wehr setzt. Es geht also, und das ist wichtig festzuhalten, dem Staat nicht darum, dass die Leute mehr Lohn rausholen, sondern es geht ihm wirklich darum, dass Kapital und Arbeit ihren Gegensatz unter sich ausmachen. Und zwar so, dass dann hinterher auch wirklich die Unterordnung der Arbeit und das Kapital rauskommt und die ist freiwillig und selbstorganisiert. Viel funktionaler, das ist das, was der Brandl ja in dem Zitat auch sagt, viel funktionaler, als wenn man die Leute immer erst noch zwingen muss. Es geht dem Staat weder darum, das ist sowieso klar, den Klassengegensatz aufzuheben, Gründe dafür zu beseitigen, dass die Arbeiter immer um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen. Es geht ihm aber auch noch nicht einmal darum, den Gegensatz in der Sache abzumildern. Also irgendwie dafür zu sorgen, dass tatsächlich ein inhaltlicher Kompromiss zwischen den Interessen von Kapital und Arbeit rauskommt, weil den gibt es in der Sache gar nicht. Sondern es geht ihm darum, dass die Einigung klappt. Dass die Arbeiter selbst und freiwillig ihre Unterordnung und das Kapital vollziehen und sich mit dem abfinden, was das Kapital bietet, weil sie selbst sich dafür einsetzen durften, dass sie es bekommen. Sozialfrieden soll es mit und trotz aller Gegensätze geben und dafür befindet der Staat es nützlich, die Arbeiterorganisation selbst an der Organisation der Unterordnung der Arbeiter und das Kapital zu beteiligen. Das ist ja alles gut und schön, aber das ändert überhaupt nichts daran, dass den Streik zu erlauben eine Gefahr und ein Risiko ist und bleibt. Dass natürlich, wenn eine Gewerkschaft antritt und so ein Unternehmen wie die Bahn ein paar Stunden lahmlegt, lauter kostbare Güter zu Schaden kommen, auf die es in diesem Lande ganz wichtig ankommt. Sie haben ja die Macht, die andere Seite in ihrem Geschäft zu stören, zu schädigen, sogar kaputt zu machen. Und das ist übrigens gar keine Spezialität der Lokführer, sondern das gilt so ziemlich für jeden Berufszweig, wenn er nur gut genug organisiert ist und genug Leute bei sich versammeln kann. Und deswegen wird die Erlaubnis zum Streiken an lauter Vorbedingungen geknüpft. Erstens habe ich schon gesagt, der Streik muss auf einen neuen Vertrag zielen. Und zweitens, und das ist ja das Argument, das in der Auseinandersetzung bei uns in der letzten Zeit so eine große Rolle gespielt hat und auf das ich jetzt in Formel noch ein bisschen eingehen will, er muss verhältnismäßig sein. Eine Deutung dieses Begriffs verhältnismäßig heißt zum Beispiel, er darf Dritte und die Allgemeinheit nicht über Gebühr schädigen. Also der Kampf ist erlaubt, aber so richtig stören soll er nicht, jedenfalls nicht den kapitalistischen Betrieb als Ganzen. Aber was heißt das nun über Gebühr? Naja, das ist natürlich eine Frage der Abwägung. Und in dieser Abwägung steckt schon die ganze Funktionalität drin, die der Staat mit dieser Art Genehmigung des Streiks bezweckt. Mit dieser Abwägung ist nämlich erstmal die Gewerkschaft beauftragt. Sie soll und muss ihre eigenen Störungsaktionen von vornherein unter den Gesichtspunkt stellen, ob sie auch in die Landschaft passen. Sie soll mitten in ihrem eigenen Streik den konstruktiven Gesichtspunkt einbauen, dass es ihr dabei nur um die Wiederherstellung der Ordnung geht, letztlich, die sie gerade stört. Das ist der Auftrag, den diese Vorschrift verhältnismäßig an die Gewerkschaft erteilt. Da denkt man natürlich, das sei ein ziemlich verrückter Auftrag und kaum zu machen, aber genau das haben die DGB-Gewerkschaften in den letzten Jahren in Deutschland sehr gut hingekriegt. Sie veranstalten Streiks als Demo der eigenen Kampfkraft, als Beweis, dass sie könnten, was sie gar nicht wollen, als Beweis, wie wichtig sie sind und wie sehr sie als Verhandlungspartner deswegen respektiert werden müssen. Das macht die GDL anders. Die ist auf Störung aus. Die ist ein Stück weit auf Erpressung wirklich aus. Und das hat die Arbeitsgerichte zunächst einmal auf den Plan gerufen, mit der Auskunft so nicht. Dieses so nicht hat vor diesem letzten Urteil die Form angenommen, ja, im Nahverkehr dürfen Sie, aber im Güter- und Fernverkehr nicht. Und zwar mit dem ausgesprochen interessanten Argument, im Nahverkehr würde die Bahn ja nicht, würde die GDL nicht so sehr die Bahn schädigen, weil da würden ja hauptsächlich Pendler fahren, die ihre Dauerkarten alle schon bezahlt haben, sondern dass der Einzige, der da eigentlich geschädigt wird, die Kunden sind. Und dieser Schaden wäre hinzunehmen. Übrigens auch wieder ein netter Hinweis darauf, was hierzulande eigentlich als volkswirtschaftlicher Schaden zählt und was nicht. und durchaus auch darauf berechnet, dass die Bahn ein Stück weit mit dem Bestreiken des Nahverkehrs die Bahnkunden gegen sich aufbringt und das doch noch relativ große Verständnis, was die Öffentlichkeit offenbar für das GDL-Anliegen hat. In Umfragen behaupten das jedenfalls ein bisschen in Unordnung zu bringen. Also erstens soll die Gewerkschaft diese Abwägung selbst treffen und zweitens hat die Staatsgewalt dann am Ende natürlich immer noch das letzte Wort, nämlich in der Entscheidung, in der nachträglichen Entscheidung, ob der Streik, der da gemacht worden ist, tatsächlich verhältnismäßig war oder nicht. Und genau diesen Standpunkt hat dieses letzte Urteil nochmal ausdrücklich unterstrichen. Das Arbeitsgerichtsurteil von Chemnitz ist deswegen interessant, weil die Richter sich haargenau auf den von mir eben erläuterten Standpunkt stellen. Die sagen vorweg, erstens steht den Tarifpartnern die Wahl ihrer Mittel frei, die könnte man ihnen nicht von rechts wegen von vornherein aus der Hand schlagen. Und zweitens könnte man ja erst hinterher beurteilen, ob ein Streik unverhältnismäßig gewesen wäre oder nicht und nicht vorher. Und deswegen wäre es nicht zulässig, dass ein Gericht vorweg sagt, dass eine bestimmte Sorte Streik unverhältnismäßig sei. Sie betonen also richtig die Selbstverantwortlichkeit der Gewerkschaft. Sie betonen richtig, dass das Streikrecht ein Auftrag ist an die Gewerkschaften, selbst für die konstruktive Wahrnehmung ihres Kampfrechts zu sorgen. Und sie betonen auch richtig programmatisch, so geht doch die Bewahrung des sozialen Friedens. Nicht so, dass man der Gewerkschaft immerzu was verbietet, das war auch die Kritik an den vorhergehenden Urteilen, sondern indem man es ihnen erlaubt und sich darauf verpflichtet, das im Rahmen der erlaubten Bedingungen durchzuführen. Ich zitiere nochmal den Prantl dazu, weil er das nochmal sehr schön ausdrückt. Wenn die Justiz sich hier einmischte und sich eine generelle Gemeinwohlverträglichkeitsprüfungskompetenz anmaßen würde, dann ruinierte sie mit fatalen Folgen ein funktionierendes Streikrecht. Ähnlich fatal wäre es, wenn nun die Politik intervenieren und eine Art Zwangsschlichtung verordnen würde. Eine gesetzliche Zwangsschlichtung gab es in der Weimarer Republik. Sie hat die zahllosen Streiks nicht verhindert, sie hat Streikorgien geradezu provoziert, weil bei Zwangsschlichtungen jede Selbstverantwortung verloren geht. Also der denkt so, der Mann, der sagt, wenn der Staat den Gewerkschaften das Streiken verbietet, dann gibt er sich doch zu erkennen als Partei im Streit zwischen Kapital und Arbeit. Dann macht er sich zum Gegner der Arbeiterinteressen. Und das ist gar nicht zweckmäßig. Viel besser ist es, er erscheint gerade in seinem Arbeitsrecht als neutraler Mittler zwischen zwei Seiten, die beide Recht haben, die beide ihre sehr unterschiedlich beschaffenen Mittel einsetzen dürfen und der nur darüber wacht, dass nichts passiert, was dem großen Ganzen allzu sehr schadet. Dieser Schein der Neutralität, diese Verpflichtung darauf, sich selbst in den Bahnen des Rechts und der Interessengenehmigung zu bewegen, die der Staat den Leuten vorgibt, das unterstreicht das Arbeitsgerichtsurteil nochmal. Das ist doch der Zweck des Streikrechts und dem kommt man nicht nach, wenn man Streiks immer zugleich verbietet. Und deswegen will ich zum Schluss noch ein Argument zu diesem ganzen am Anfang benannten Punkten sagen, was stört die Gewerkschaft eigentlich alles, wenn sie streikt. Das ist nämlich die letzte Perfidie an dieser staatlichen Erlaubnis. Die Politik, die Staatsgewalt hat selbst vorweg dafür gesorgt, dass schon vor jeder Tarifauseinandersetzung klar ist, wer der Störer ist. Der Staat richtet eine Eigentumsordnung ein, in der jede Lebensregung, der gesamte Lebensprozess als Geschäft des Kapitals organisiert ist. Bahnfahren, Müllabfuhr, Einkaufen, Heizen, Kochen, alles, was der normale Mensch tut, ist eine abhängige Variable, ist ein Bestandteil eines kapitalistischen Geschäftsgangs. Und in diesem kapitalistischen Geschäftsgang spielen halt die Lohnarbeiter, wie am Anfang ausgeführt, die Funktion der nützlichen Verausgabung von Arbeit zum Zweck der Gewinnerwirtschaftung. Die Schäden, die das Kapital dabei dauernd an Lohn und Arbeitszeit der Arbeiter vollzieht, die sind die Normalität dieses volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhangs. Das kann man übrigens nochmal sehr schön an dem Argument sehen, ja, der Streik der GDL stört doch die Just-in-Time-Produktion der Automobilfirmen, was die Automobilfirmen übrigens jetzt schon zu der Andeutung hat hinreißen lassen, sie würden eventuell Kurzarbeit beantragen. Man kann sich das lebhaft vorstellen. Das hat, auf der einen Seite ist dieses Ansinnen, das hat mehrere Facetten. Die erste Facette, die es hat, ist die, dass das Kapital sofort sagt, wenn wir einen geschäftlichen Schaden haben, dann wissen wir doch, an wem wir den auslassen können. Da haben wir doch unsere Proleten, die Maschinen stehen da, die sind mal eingekauft, die müssen bezahlt werden. Die Proleten, wenn sie weniger zu tun haben, kann man ja auf Kurzarbeit setzen, dann zahlt eben das Arbeitsamt einen Teil des Lohns und wir nicht. Dann halten wir uns eben an den Arbeitern schadlos. Zweitens hat das natürlich auch eine nicht zu unterschätzende propagandistische Seite, denn wer ist denn jetzt eigentlich schuld daran, dass die Arbeiter in der Automobilindustrie weniger Geld in der Tasche haben? Ja, natürlich nicht das Kapital mit seinen Berechnungen, dass die ganze Lagerhaltung seiner Firmen auf die Schiene verlagert, um sich Lagerhaltungskosten zu sparen, sondern die GDL, die diesen volkswirtschaftlichen Gesamtprozess mit ihrem Streik stört und dabei auch noch die Arbeitsplätze von Kollegen in anderen Branchen gefährdet. Diese Selbstverständlichkeit, dass alles, mit denen irgendjemand einen Lohn verdient, dass jede Tätigkeit abhängig ist davon, dass ein Kapital damit ein Geschäft macht und deswegen die Störung dieses Geschäfts auch für alle normalen Leute die Störung ihrer sämtlichen Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen ist, das ist der Ausgangspunkt, von dem her gesagt wird, na, das ist doch klar, dass eine Gewerkschaft, die das stören will, zur Ordnung gerufen werden muss und dass die, genau weil sie das darf, doch gefälligst mit diesem Recht verantwortungsvoll und konstruktiv umzugehen hat. Die GDL ist auch in dieser Hinsicht nicht ganz blöd. Irgendeiner ihrer Vertreter hat mal versucht, dieses Argument umzudrehen. Der hat nämlich gesagt, ja, ich verstehe euch gar nicht. Wenn ihr meint, dass die Lokführerarbeit für diese Wirtschaft so wichtig ist, dann bezahlt ihr halt mehr, dann arbeiten wir auch wieder. Es hat ihr leider nichts genützt, weil so lassen sich Kapital, Öffentlichkeit, Staat auch wieder nicht auseinander dividieren. Da sagen sie, na, das fällt doch zusammen. Die Ableistung nützlicher Tätigkeiten und die Tatsache, dass die Leute möglichst wenig dafür bezahlt bekommen, dass sie sie fürs Kapital tun, das beides zusammen macht doch den Wirtschaftsstandort aus. Und da kann man nicht so tun, als ginge es quasi um die Gebrauchswertseite der Arbeit und die würde man machen und der Lohn sei dann dafür da, dass die Leute von ihm leben können. Und das kann man ja, wenn man will, dann auch mal als abschließende Befund aus dieser ganzen Auseinandersetzung nehmen. Diese Selbstverständlichkeit, die der Bahnchef nochmal ausgesprochen heute hat in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, die GDL bestreikt nicht die Bahn, sondern den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja, das ist so. Das ist gar nicht auseinander zu sortieren, weil der Wirtschaftsstandort Deutschland eben gar nichts anderem besteht, als in lauter Firmen, die mit der Arbeit der Leute mit wenig Geld und viel Leistung Gewinn machen und Gewinn machen sollen und die deswegen es nicht vertragen, wenn auch nur bloß für 10% eine kleine Gewerkschaft da mal eine Zeit lang was in Unordnung bringt. Gut, damit bin ich durch und alle Fragen, Ergänzungen und was es sonst noch gibt, sind jetzt erbeten. Also man kann zu einzelnen Punkten auch noch jede Menge mehr erzählen, aber ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen knapp zu halten, damit man noch ein bisschen Zeit hat, sich über das eine oder andere zu unterhalten.